Wollt ihr wissen, wie's bei Kathi ist? Bei Kathi ist es so. Die Kathi, die ist zauberhaft vom Scheitel bis zum Po. Ihre Stimme ist wie Marzipan, da wird mir wohlig warm. Und ich schmelze glatt dahin bei ihrem südländischen Charme. Mandelaugen, schwarze Haare, aber eins ist furchtbar schade. Denn sie klettert und sie klammert mich und klebt wie Marmelade. Ständig liegt sie auf der Lauer, dass meine Lieb ich ihr beweis. Das strengt mich an, das macht mich zwanghaft, ich find's großen Scheiß. Ach Kathi, du liebe Gute, was nützt deine Himbeerschnute, wenn du sie ständig benutzt zum Kreischen, zum Beißen und zum Schreien? Ich mach vor Angst in die Hose, warum hat die schönste Rose immer die bösesten Dornen? Eieiei, ist das gemein! Wollt ihr wissen, wie's bei Gerli ist? Bei Gerli ist es so. Die Gerli klebt und klettet nicht, das macht mich frei und froh. Wir plaudern wie zwei gute Freunde, pfiffig und voll Sinn. Doch locker und leger und ich darf sein, so wie ich bin. Sie mag mich und versteht mich, aber eins ist furchtbar schade. Denn möchte ich etwas Zärtlichkeit, ist sie wie Marinade. Genauso sauer und so herb und streicheln ist verboten. Und wenn ich trotzdem mal versuch, dann gibt's was auf die Pfoten. Ach Gerli, du wunderbare, ach Gerli, du wunderbare, du könntest so wunderschön sein, mach doch ein bisschen was aus dir. Sei doch mal ein bisschen locker, ich bin doch kein Gruselschocker, ich geb ja zu, ich bin männlich, aber deswegen noch kein Tier. Ich finde nicht die Richtige und werd doch langsam alt. Was mach ich nur, was mach ich nur, ich glaub, ich geh in den Wald. Da kommt ne Waldfee angerauscht, ich sag, ich hab nen Wunsch. Sie motzt mich an, was willst du denn, Sangria oder Punsch? Nein, nein, ich suche eine Frau, die leider ich nicht find. Die müsste halb wie Kathi sein und halb so wie Gerlind. Ne Fusion aus beiden, sag, kannst du das arrangieren? Sie rief, klar Junge, machen wir doch, ich werd's organisieren. Die Fee sprach, geh schnell nach Hause, gönn dir erst mal eine Brause und dann spazier durch die Straßen, dann läuft sie dir über den Weg. Ich tat ganz wie mir geheißen, da kam sie, mich aufzureißen. Ihr Name war Gerlarina und sie stand vor der Diskothek. Wollt ihr wissen, wie's bei Gerlarina ist? Bei der ist so. Die ist wie Gerli und wie Kathi, doch ich bin nicht froh. Denn sie klettert und sie klammert mich und klebt wie Marmelade. Doch möchte ich etwas Zärtlichkeit, ist sie wie Marinade. Liegt immer auf der Lauer, dass meine Lieb ich ihr beweis. Doch streicheln ist verboten, Leute, ich find's großen Scheiß. Ne perfekte Fusion aus beiden hat man mir spendiert. Da hat die dumme Waldfee wohl was völlig falsch kapiert.